Hallo? Da Holmes da. Ja, hier ist Holmes. Ich hab mein Pony gefunden. Mein Pony? Mein Pony, Mann. Hast du ein Pony? Hä? Nee, wer ist denn da? The Pony Man. The Pony Man? Ja, nicht Tony, nicht Tony, nicht Pepperoni, sondern mein Pony. Bist du Gandalf? Nee, mein Pony, Mann. Mein Pony. Auf mein Pony. Ja. Hast Sing du mal. Pony? Riding my pony. My pony. Just with my pony. Sag doch mal. Hä? Hast du kein Pony als Pakistaner? Nee, ich hab'n Esel. Ein Esel? Mein Esel. Wie macht ein Esel? Mein Esel? Wie macht ein Esel? Weißt du, wie mein Pony macht? Na? Pumps der Ass. Ey. Mein Pony. Digga, wer? Mein Pony ist hier. Wer das wissen will, Mann. Ach so. Ja, tschüss. Hau rein, ne? Ich lieb dich. Ich dich auch. Küsschen.